7 Uhr der Wecker läutet. Ich zieh mich an, aber in die Arbeit, das ist Spaß. Sicherlich, Mann. Nein, es geht ab ins Studio, nochmal voll das Promo. Bald geht's los, das Album kommt. Swag, no homo. Es werden Texte geschrieben und auf Beats gerappt. Denn es sind Freezy, Trap und Dumpty, wir sind wieder back. Es wird 8, Freezy macht Kaffee und ich bin am Zocken. Wir hören die Tracks noch einmal durch, jetzt gibt's Schnee ohne Flocken. Abgemischt, gemastert und ready. Du hast Angst davor und rufst nach deinem Daddy. Plötzlich eine Mail, Cover fertig, die CD ist gepresst wie Saft. Wir hören Kuhn, du fährst den Opel durch dein Bauernkampf. Und die trägt den Schock an, Freezy die Jeans von Echo. Das ist Austro-Rap, scheiß auf diesen Freak, den Echo. German Dream, Grand Breaks, Fahri Gangster, Gangster. Hallo Deutschland, hier in Österreich sind wir die Banger. Wir sind gespannt auf die Zukunft wie die Maya. Hier sind nicht die Baba-Babas, nein, und auch nicht Biene Maya. Hier kommt nicht der faule Willi, sondern Dom T und Freezy Trap. Es ist soweit, ein Miesen-Rap, schieß dich weg. Und ihr vergeht das Lachen, ihr redet vom Ton, doch wir gehen und machen. Scheinwerfer auf uns, Mikro an, Boxen maximal. Schau auf die Uhr, 20.15 Uhr, das wird abnormal. 12 Uhr Mittagessen serviert von den Ladies. Yes, mit uns und Frank, kriegen wir von euch Babys. Darauf gibt's keine Antwort, ey, und stört uns nicht beim Latschen. Denn wir texten nebenbei, ob's gelingt, das Punchen. Ja, denn wir sind keine Rhyming-Idiots wie Moneyboy. Ich sag zu einer dieser Ladies, ey, fang mein Zeug. Ein Blick auf meine Boss-Linette, es wird 14 Uhr. Das iPhone klingelt, ich frag mich, wer ist das? Es ist die Crew. Ich schau vorbei, ich hol Kaffee und Kuchen. Markus will was anderes, ich muss den Tee erst suchen. Wir reden übers Album und vergessen die Zeit. Doch das ist uns egal, obwohl uns nicht mehr viel davon bleibt. 19 Uhr, DJ Beatsluft an der Tür. Mag dabei sein bei Release, wir begrüßen ihn an Lür. Spotlights an, Mikro auf, wir sind on air. Es ist 20.15 Uhr, die Party geht ab, kommt her. Wir sind gespannt auf die Zukunft wie die Maya. Hier sind nicht die Baba-Babas, nein, und auch nicht Biene Maya. Hier kommt nicht der faule Willi, sondern Dom T und Freezy Trap. Es ist soweit, ein Miesen-Rap, schieß dich weg. Und ihr vergeht das Lachen, ihr redet vom Ton, doch wir gehen und machen. Scheinwerfer auf uns, Mikro an, Boxen maximal. Schau auf die Uhr, 20.15 Uhr, das wird abnormal. Wir sind gespannt auf die Zukunft wie die Maya. Hier sind nicht die Baba-Babas, nein, und auch nicht Biene Maya. Hier kommt nicht der faule Willi, sondern Dom T und Freezy Trap. Es ist soweit, ein Riesen-Rap, schieß dich weg. Und ihr vergeht das Lachen, ihr redet vom Ton, doch wir gehen und machen. Scheinwerfer auf uns, Mikro an, Boxen maximal. Schau auf die Uhr, 20.15 Uhr, das wird abnormal.